Der Zusammenbruch der alten Ordnung. Falcone starb am 23. Mai 1992 inmitten eines Machtvakuums in Rom. Kurz zuvor hatte die DC bei den allgemeinen Wahlen einen Stimmeneinbruch erlebt. Nach den Wahlen fiel der Auftakt zu einem neuen fünfjährigen Parlamentszyklus mit dem Beginn einer neuen siebenjährigen Amtszeit des Präsidenten der Republik zusammen. Eine Regierungskoalition musste noch gebildet werden, und frisch gewählte Parlamentarier und der Senat waren noch mit der Frage beschäftigt, wer wohl der nächste Staatspräsident sein würde. Giulio Andreotti, schlau wie immer, wartete ab, bis andere Kandidaten ausschieden, ehe er sich selbst ins Spiel brachte. Schmach und Schrecken um Falcones Tod machten Andreottis Kandidatur jedoch undenkbar. Statt seiner wurde Oscar Luigi Scalfaro, ein angesehener Christdemokrat und altgedienter Staatsmann ohne Mafia-Geruch, zum Präsidenten gewählt. Dennoch fand Italien nach dem 23. Mai sein Gleichgewicht nicht wieder. Am 16. September 1992, nach monatelangem Druck auf internationale Währungsmärkte, wurde die Lira aus dem europäischen Währungssystem gedrängt, dem Vorläufer der geplanten einheitlichen europäischen Währung. Der Schuldenberg, der von der Parteiokratie angehäuft worden war, hatte Italiens finanzielle Glaubwürdigkeit zerstört. Am Tag danach tötete die Cosa Nostra einen weiteren Hauptbestandteil dessen, was einst der DG-Apparat in Sizilien gewesen war. Der Steuereintreiber Ignazio Salvo, der im Mammutprozess zu Fall gebracht worden war, wurde vor der Tür seiner Villa erschossen. Wie Salvo Lima bezahlte auch Ignazio Salvo für seine Unfähigkeit, die Cosa Nostra ausreichend vor Falcone und Borsellino zu schützen. Unterdessen hatte ein riesiger Korruptionsskandal begonnen. Gegen die Sozialistische Partei in Mailand wurde ermittelt. In den Sommer- und Herbstmonaten gerieten immer mehr Politiker und Parteifunktionäre ins Visier der Ermittlungen mit dem Namen Mani Pulite, wörtlich saubere Hände. Der Skandal weitete sich aus, bis er die geschwächte Parteiokratie verschlungen hatte. Ende 1993 wurde bereits gegen etwa 200 Parlamentarier ermittelt. Im Januar 1994 wurde die Democrazia Cristiana offiziell aufgelöst. Die erste Republik, wie sie heute genannt wird, war erledigt. Die Cosa Nostra hatte zu ihrem Tod beigetragen. Doch gerade weil das alte Regime ins Wanken geraten war, hatte Italien die Willenskraft gefunden, auf die allgemeine Unzufriedenheit zu reagieren und zurückzuschlagen. Indem sie Falcone und Borsellino ermordeten, hatten Totorina und seine Gefolgsleute die Vergeltung des Staates nicht nur gegen sich selbst gelenkt, sondern gegen die gesamte italienische Unterwelt. Für eine kurze und außergewöhnliche Zeitspanne zwischen Borsellinos Tod im Juli 1992 und dem Frühjahr 1994 zogen Italiens Institutionen die kriminellen Organisationen für mehr als ein Jahrzehnt des Schlachtens endlich zur Rechenschaft. Zwischen 1992 und 1994 wurden infolge des Rognoni-La-Torre-Gesetzes zur Bekämpfung der Mafia 5.343 Menschen verhaftet. Neue Anti-Mafia-Gesetze wurden im Eilverfahren verabschiedet. Gesetze, die über 100 Jahre zu spät kamen, aber dennoch willkommen waren. Ein Zeugenschutzprogramm wurde eingerichtet. Und, was nicht minder wichtig war, Gangsterbossen wurden härtere Haftbedingungen auferlegt. Endlich hatte Italien Mittel und Wege, um zu verhindern, dass Gefängnisse wie der Uccardone zu Kommandozentren für das organisierte Verbrechen wurden. Ein neuer Oberstaatsanwalt aus Turin, Giancarlo Caselli, bewarb sich freiwillig für das Kriegsgebiet Palermo. Er hatte bereits bei den Ermittlungen gegen die Roten Brigaden Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre Lorbeeren geerntet. Er hatte Erfahrung im Umgang mit Kronzeugen und kannte die Härten des Lebens unter dem Schutz einer bewaffneten Eskorte. Er hatte außerdem Falcone in jeder Etappe unterstützt. Palermer Staatsanwälte waren energiegeladen wie nie zuvor. Im Januar 1993, just am Tag von Casellis Ankunft auf Sizilien, wurden auf einem Kreisverkehr der Palermer Ringstraße Totorina und sein Fahrer verhaftet. Riina war seit 1970 untergetaucht. Doch wie bei allen anderen Flüchtigen der Cosa Nostra traf der Begriff untergetaucht nicht ganz den Punkt. In den 23 Jahren, in denen er sich der Festnahme entziehen konnte, hatte Riina nicht nur seinen Staatsstreich innerhalb der Cosa Nostra ausgetüftelt, sein Wirtschaftsimperium geleitet und zahllose Vertreter des Gesetzes ermordet, sondern auch kirchlich geheiratet, 4 Kinder gezeugt und zur Schule geschickt und die beste medizinische Versorgung erhalten, die es für Geld zu kaufen gab. Riinas Festnahme war den Insider-Informationen seines ehemaligen Fahrers zu verdanken. Seit Borsellinos Tod waren die Behörden mit solchen Hinweisen überschwemmt worden. Auch die Anzahl der Kronzeugen nahm exponentiell zu. Einige waren ermutigt durch die neuen Schutzmaßnahmen, andere fürchteten die strengeren Haftbedingungen. Und wieder andere waren nur bis ins Mark erschüttert von dem, was Falcone und Borsellino zugestoßen war. Gaspare Mutolo alias Mr. Champagne, der Heroinhändler, stellte sich im Mai 1992 als Kronzeuge zur Verfügung, nachdem Giovanni Falcone ihm monatelang sanft zugeredet hatte. Da er bis zum Frühjahr 1992 mit Bossen im Gefängnis gesessen hatte, die Riina nahestanden, war er als erster in der Lage, Insider-Informationen zur Strategie der Cosa Nostra nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs zum Mammutprozess zu geben. Er lieferte auch Beweise, die am Heiligen Abend 1992 zur Verhaftung Bruno Contradas führten, des früheren Polizeichefs von Palermo und stellvertretenden Oberhaupts des italienischen Geheimdienstes. Contrada würde letztlich der Zusammenarbeit mit der Cosa Nostra überführt werden. Die Cosa Nostra versuchte, die Pentiti gewaltsam zum Schweigen zu bringen. Santino Di Matteo, wenige Wochen nach Riina festgenommen, war aus der Gruppe, die den Bombenanschlag auf Giovanni Falcone geplant und ausgeführt hatte, einer der ersten, die ein Geständnis ablegten. Matteos 11-jähriger Sohn Giuseppe wurde daraufhin entführt und über 2 Jahre in einem Keller festgehalten, bevor er erwürgt und in Säure aufgelöst wurde. Nichtsdestoweniger äußerten sich weitere Pentiti, darunter Männer aus Riinas engstem Kreis. Im September 1992 wurde ein junger Drogendealer namens Vincenzo Scarantino verhaftet und beschuldigt, die Bombe gelegt zu haben, die Paolo Borsellino und seine Leibwächter getötet hatte. Auch er würde ein Geständnis ablegen. Sizilien atmete die Luft der Revolution. Die Camorra litt fast ebenso wie die Cosa Nostra unter dem Zusammenbruch dessen, was man bereits als Erste Republik bezeichnete. Und wie die Cosa Nostra reagierte auch die Camorra mit Gewaltexzessen auf die Bedrohung durch die Reuigen. Den vermehrten Druck durch die Behörden bekam auch die 'Ndrangheta zu spüren. Auch unter ihnen gab es einen Schwung Reuiger, auf deren Bekenntnisse sich wichtige neue Gerichtsverfahren stützten, deren Erinnerungen die Geschichte der 'Ndrangheta beleuchteten und deren Leben die tödliche Macht der kalabrischen Mafia veranschaulichten. Diese Reuigen und auch der vermehrte Polizeidruck hatten zweifellos ihre Wirkung. Denn etwa um dieselbe Zeit war die 'Ndrangheta endlich zu der Einsicht gelangt, dass Entführungen zu viele Polizisten in die bewaldeten Hügel des Aspromonte zogen. In den frühen 1990er Jahren gaben kalabrische Gangster ihr einträgliches Geschäft mit Entführungsopfern auf, dessen Gewinne es ihnen ermöglicht hatten, im Drogenhandel und der Bauindustrie Fuß zu fassen. Eine entscheidende Phase in der Geschichte der 'Ndrangheta war vorüber. Allerdings waren die Kalabresen von allen 3 Mafias am wenigsten von den schärferen Polizeimaßnahmen zu Beginn der 1990er Jahre betroffen. Ein Zeichen dafür ist schon allein die Anzahl der Reuigen. Mit insgesamt 133 hatte die 'Ndrangheta von den 3 klassischen kriminellen Organisationen die wenigsten Pentiti.